Die ewigen Top 5 meiner unvergesslichsten Trennungen für die einsame Insel in chronologischer Reihenfolge. Erstens, Alison Ashworth. Zweitens, Penny Hardwick. Drittens, Jackie Allen. Viertens, Charlie Nicholson. Fünftens, Sarah Kendall. Ja, das waren diejenigen, die wirklich wehgetan haben. Findest du deinen Namen darunter, Laura? Ich schätze, du könntest dich unter die Top 10 mogeln. Aber unter den Top 5 ist kein Platz für dich. Diese Plätze sind für Demütigungen und Herzschmerz eines Kalibers reserviert, die du mir gar nicht zufügen könntest. Wenn du mich wirklich fertig machen wolltest, hättest du früher kommen müssen. Charlie Nicholson, 1977 bis 1979. Ich lernte Charlie auf der Fachhochschule kennen. Ich hatte Medienkunde belegt, sie studierte Design. Und als ich sie zum ersten Mal sah, war mir klar, dass sie die Art von Mädchen war, die ich hatte kennenlernen wollen, seit ich alt genug war, Mädchen kennenlernen zu wollen. Sie war groß, hatte blondes, kurzes Haar und sie sah anders aus, aufregend und exotisch. Sie redete viel, so dass nie jenes schreckliche, aufreibende Schweigen aufkam, das die meisten meiner Verabredungen während der Oberstufe gekennzeichnet hatte. Und wenn sie redete, sagte sie ausgesprochen interessante Dinge über ihren Studiengang, über meinen Studiengang, über Musik, über Filme, Politik und Bücher. Und sie mochte mich. Sie mochte mich. Sie mochte mich. Oder ich dachte zumindest, sie täte es. Ich dachte, sie täte es, etc. Mir war niemals ganz klar, was Frauen an mir mögen, aber ich weiß, dass glühende Leidenschaft hilft. Sogar ich weiß, wie schwer es ist, jemanden zu widerstehen, der einen unwiderstehlich findet. Und ich war außerordentlich leidenschaftlich. Ich wurde nie lästig, jedenfalls nicht bis zum Schluss. Und ich strapazierte nie ihre Gastfreundschaft, zumindest nicht, solange es noch eine Gastfreundschaft gab, die man hätte strapazieren können. Stattdessen war ich nett und aufrichtig, aufmerksam und treu, sagte ihr, sie sei wunderbar und kaufte ihr kleine Geschenke, die sich gewöhnlich auf etwas bezogen, worüber wir kurz zuvor gesprochen hatten. Natürlich war nichts von alledem besonderer Aufwand, und nichts geschah aus irgendeiner Art von Berechnung. Mir fiel es leicht, mir Sachen an ihr zu merken, denn ich dachte an nichts anderes und fand wirklich, dass sie wunderbar sei. Ich hätte mich nicht zurückhalten können, ihr kleine Geschenke zu kaufen, und ich musste Treue nicht heucheln. Wir gingen 2 Jahre miteinander, und jede einzelne Minute davon war mir, als stünde ich dicht am Abgrund. Mir war nie ganz wohl in meiner Haut, wenn du weißt, was ich meine. Es gab keinen Platz, um sich lang zu machen und zu entspannen. Der Mangel an Extravaganz in meiner Garderobe deprimierte mich. Ich haderte mit meinen Fähigkeiten als Liebhaber. Ich hatte Sorge, dass ich niemals in der Lage sein würde, irgendetwas Interessantes oder Amüsantes über was auch immer zu sagen. Die anderen Männer in ihrem Designkurs schüchterten mich ein. Und ich kam zu der Überzeugung, dass sie mit einem von ihnen auf und davon gehen würde. Sie ging mit einem von ihnen auf und davon. Dann hatte ich einen kleinen Filmriss. Ich verpasste die Nebenhandlung, das Drehbuch, den Soundtrack, die Pause, mein Popcorn, den Abspann und das Ausgangsschild. Und als ich nach ein paar Monaten der Finsternis wieder zu mir kam, entdeckte ich zu meiner Überraschung, dass ich mein Studium geschmissen hatte und beim Record and Tape Exchange in Camden arbeitete. Alles war so schnell gegangen. Ich hatte irgendwie gehofft, dass mein Erwachsenendasein lang, ausgefüllt und lehrreich sein würde, aber es spielte sich komplett innerhalb dieser 2 Jahre ab. Manchmal kommt es mir vor, als sei alles, was mir seitdem passiert und jeder, der mir seitdem begegnet ist, nur eine unbedeutende Episode gewesen. Manche Leute kommen nie über die 60er hinweg. Oder den Krieg, oder den Abend, an dem ihre Band als Vorgruppe zu Dr. Feelgood in Hope and Anchor spielte, und leben für den Rest ihres Lebens in der Vergangenheit. Ich bin nie über Charlie hinweggekommen. Einige meiner Lieblingssongs sind Only Love Can Break Your Heart von Neil Young, Last Night I Dreamed That Somebody Loved Me von den Smiths, Call Me von Aretha Franklin, I Don't Wanna Talk About It von irgendwem. Und dann hatten wir noch Love Hurts und When Love Breaks Down und How Can You Mend a Broken Heart und The Speed of the Sound of Loneliness und I Just Don't Know What to Do with Myself. Und einige dieser Songs habe ich im Schnitt etwa einmal pro Woche gehört. 300 Mal im ersten Monat, hin und wieder danach, seit ich 16 oder 19 oder 21 war. Wie soll man das unbeschadet überstehen? Die Leute machen sich Sorgen, weil Kinder mit Kriegsspielzeug spielen und Teenager Gewaltvideos gucken. Niemand sorgt sich um Kinder, die Tausenden von Songs über gebrochene Herzen, Zurückweisung, Schmerz, Leid und Verlust lauschen. Von allen Menschen, die ich kenne, haben diejenigen am wenigsten Glück in der Liebe, denen Popmusik am meisten bedeutet. Ich weiß nicht, ob Popmusik der Auslöser dieses Unglücklichseins ist, aber ich weiß, dass sie schon länger traurige Songs hören, als sie ein unglückliches Leben führen. Ich beobachte die Pärchen, die in den Laden kommen und die Pärchen, die ich in Pubs sehe und in Bussen und durchs Fenster. Einige von ihnen, diejenigen, die reden und sich berühren und lachen und viel fragen, sind offensichtlich Frischgebackene und sie zählen nicht. Wie die meisten Leute bin ich ganz gut als Hälfte eines frischgebackenen Pärchens. Es sind die etablierten, stilleren Paare. Die, die angefangen haben, Rücken an Rücken oder Seite an Seite, statt Auge in Auge durchs Leben zu gehen, die mich interessieren. Eigentlich lässt sich aus ihren Gesichtern nicht viel herauslesen. Es gibt nicht viel, was sie von Alleinstehenden unterscheidet. Versucht mal Menschen, an denen man vorbeiläuft, in eine der vier Lebenskategorien einzuordnen. Glücklich vereint, unglücklich vereint, alleinstehend und verzweifelt. Und ihr werdet feststellen, dass ihr nicht in der Lage dazu seid. Die wichtigste Sache im Leben und man kann nicht sagen, ob jemand sie hat oder nicht. Sicher sollten doch glückliche Leute glücklich aussehen. Immer, egal wie viel Geld sie haben oder wie unbequem ihre Schuhe sind oder wie wenig ihr Kind schläft. Und Leute, denen es einigermaßen geht, die aber ihren Seelengefährten noch nicht gefunden haben, sollten aussehen wie, ich weiß nicht gut, aber unruhig, wie Billy Crystal in Harry und Sally. Und Leute, die verzweifelt sind, sollten etwas tragen, ein gelbes Band vielleicht, das ihnen erlauben würde, von ebenso verzweifelten Menschen identifiziert zu werden. Wenn ich nicht mehr verzweifelt bin, wenn ich das alles geregelt habe, verspreche ich euch hier und jetzt, dass ich mich nie wieder darüber beklagen werde, wie der Laden läuft oder über die Seelenlosigkeit moderner Popmusik oder wie sie in der Sandwich-Bar die Straße runter mit dem Belag geizen, 1,60 Pfund für Ei, Mayonnaise und Knusperbacon. Und keiner von uns hatte bisher jemals mehr als 4 Stückchen Bacon auf einem kompletten Brötchen. Oder überhaupt irgendwas. Ich werde für alle Zeiten beseligt strahlen aus reiner Erleichterung. Für ein paar Wochen passiert nicht viel, womit ich meine, noch weniger als üblich. Ich finde eine Kopie von All Kinds of Everything in einem Ramschladen neben der Wohnung und kaufe sie für 15 Pence und gebe sie Johnny unter der Bedingung, dass er sich verpisst und uns nie wieder belästigt. Er kommt am nächsten Tag rein und beschwert sich, sie sei zerkratzt und will sein Geld zurückhaben. Barrytown geben ein triumphales Debüt im Harry Lauder und rocken den Laden aus seinen Fundamenten und es hat einen riesen Wirbel gemacht und es sind Unmengen Leute da und ehrlich, Rob, du hättest dabei sein sollen. Mary lacht nur, als ich sie danach frage und sagt, jeder müsse schließlich klein anfangen. Wir sehen Mary in einem Folk Club in Farrington auftreten. Und ich denke während der traurigen Songs viel mehr an Laura als an Mary, obwohl Mary einen Song den Jungs von Championship Vinyl widmet. Ich gehe mit Liz auf ein Bier und sie lästert den ganzen Abend über Ray, was schön ist. Und dann stirbt Laura's Dad und alles ändert sich. Ich erfahre es am selben Morgen wie sie. Ich rufe aus dem Laden ihre Nummer an, mit der Absicht, nur eine Nachricht auf ihrem Apparat zu hinterlassen. Ich hatte nicht erwartet, dass Laura abnehmen würde, aber sie tut es. Und sie klingt, als spräche sie vom Meeresgrund, Ihre Stimme klingt undeutlich und leise und tonlos und von der ersten bis zur letzten Silbe in Rotz gebadet. Mann, oh Mann, der Schnupfen reicht ja für zwei. Ich hoffe, du liegst mit einem heißen Buch und einem guten Schal im Bett. Hier ist Rob übrigens. Sie sagt kein Wort. Laura? Hier ist Rob, noch immer nichts. Bist du in Ordnung? Drake ist tot. Wer zur Hölle ist Drake? Mein Dad ist tot. Mein Dad. Und dann legt sie auf. Ich denke dauernd an Leute, die sterben könnten. Aber es sind immer Leute, die mit mir zu tun haben. Ich habe daran gedacht, wie ich mich fühlen würde, wenn Laura stirbe. Und wie Laura sich fühlen würde, wenn ich stirbe. Und wie ich mich fühlen würde, wenn meine Mom oder mein Dad stirbe. Aber ich habe nie daran gedacht, dass Lauras Mom oder Dad sterben könnten. Warum sollte ich auch? Und obwohl er während der gesamten Dauer meiner Beziehung mit Laura krank war, kümmerte es mich nie sonderlich. Es war mehr so, mein Dad hatte ein Bart, Lauras Vater hatte es am Herzen. Ich dachte nie, dass es tatsächlich zu etwas führen könnte. Bist du in Ordnung? Mit wem hast du gesprochen? Laura. Ihr Dad ist gestorben. Oh, aha. Dumme Sache. Und dann schlendert er ab zur Post einen Stapel Mail-Orders unterm Arm. Wenn man nach einem Weg sucht, dem Tod seinen Stachel zu ziehen, ist Barry der richtige Mann. Einen Moment lang wirkt es seltsam, dass diese beiden Menschen, von denen einer so verrückt vor Schmerz ist, dass er kaum sprechen kann, und der andere, dem es kaum ein Achselzucken wert ist, sich kennen sollen. Seltsam, dass ich das Bindeglied zwischen ihnen bin. Seltsam, dass sie am selben Ort leben, zur selben Zeit auch noch. Aber Ken war der Dad der Ex-Freundin von Barrys Boss. Was soll er da fühlen? Laura ruft etwa eine Stunde später zurück. Wann fährst du nach Hause? In ein paar Minuten. Kann ich irgendwas tun? Nein. Am nächsten Tag ruft sie wieder an. Mom möchte, dass du zur Beerdigung kommst. Ich? Mom hat ihm nie gesagt, dass wir auseinander sind, weil er nicht in der Verfassung dafür war. Und ich weiß nicht, ich verstehe es nicht richtig und ich kann mich jetzt nicht deswegen streiten. Ich glaube, sie glaubt, er kann sehen, was vor sich geht. Es ist, als ob... Ihre Haltung ist, dass er so viel durchgemacht hat mit Sterben und allem, dass sie ihn nicht mehr belasten will als nötig. Ich wusste, dass Ken mich mochte. Aber ich bin nie richtig dahinter gekommen, warum. Außer, dass er mal die Originalaufnahme der My Fair Lady-Inszenierung mit dem Londoner Ensemble suchte und ich eine Kopie in einem Plattenladen sah und sie ihm schickte. Seht ihr, wohin ein willkürlicher Akte der Freundlichkeit führen? Auf Scheiß Beerdigung. Dahin. Willst du mich da haben? Ist mir egal. Solange du nicht von mir erwartest, deine Hand zu halten. Geht Ray hin? Nein, Ray geht nicht hin. Warum nicht? Weil er nicht eingeladen wurde, okay? Mir macht es nichts, weißt du, wenn du es möchtest. Oh, wie süß von dir, Rob. Wo es doch dein großer Tag ist. Kommst du oder nicht? Ja, natürlich. Liz nimmt dich mit. Gut. Wie fühlst du dich? Ich habe keine Zeit zum Plaudern, Rob. Ich habe zu viel zu tun. Klar. Ich lege den Hörer auf, ehe sie irgendwas sagen kann, um ihr zu verstehen zu geben, dass ich verletzt bin. Und dann will ich zurückrufen und mich entschuldigen. Aber ich weiß, dass ich das nicht darf. Es ist, als könnte man nie etwas richtig bei den Leuten machen, wenn man erstmal nicht mehr mit ihnen schläft. Man findet keinen Weg zurück. Oder durch. Oder drumherum. So sehr man sich auch bemüht. Okay, Jungs, die fünf besten Songs über den Tod. Zauberhaft. Eine Laura's Dead Tribute-Liste. Barry. Okay, okay. Leader of the Pack. Der Kerl stirbt auf seinem Motorrad, oder? Und dann haben wir Deadman's Curve von Jan and Dean. Und Terry von Twinkle. Der da. Von Bobby Goldsboro. And honey, I miss you. Ja, und was ist mit Tell Laura I love her? Also, das würde den Salz im Kochen bringen. Leck mich am Arsch, Barry. Ich hab mir schon überlegt, was ich bei meiner haben will. One Step Beyond von Madness. Und you can't always get what you want. Nur weil das in der große Frust ist. Ich hab der große Frust nie gesehen. Du hast ihn beim Lawrence Keston Double Feature mit Body Heat gesehen. Oh ja, aber das hatte ich vergessen, ehrlich. Ich hab die Idee nicht einfach geklaut. Nicht ganz. Abraham, Martin und John, das ist ein ganz netter. Wie hieß Laura's Dad? Ken. Abraham, Martin, John und Ken. Nee, sehe ich nicht. Leck mich. Black Sabbath. Nirvana. Die haben's doch alle mit dem Tod. So wird bei Championship Vinyl der verblichene Ken betrauert. Ich habe schon über das Zeug nachgedacht, das ich bei meinem Begräbnis gespielt haben möchte, obwohl ich es keinem aufschreiben könnte, weil ich nur ausgelacht würde. One Love von Bob Marley, Many Rivers to Cross von Jimmy Cliff, Angel von Aretha Franklin. Und ich habe immer diese Fantasie gehabt, dass jemand Schönes und Tränenreiches auf You're the Best Thing That's Ever Happened to Me von Gladys Knight bestehen würde. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wer diese wunderschöne und tränenreiche Person sein wird. Ich habe einen Anzug, dunkelgrau, zuletzt bei einer Hochzeit vor 3 Jahren getragen. Mittlerweile passt er hinten und vorne nicht mehr richtig. Aber er muss. Ich bügle mein weißes Hemd und finde einen Schlips, der nicht aus Leder oder mit lauter Saxophonen bedruckt ist, und warte, dass Liz kommt und mich abholt. Ich habe nichts mitzunehmen. Die Karten im Schreibwarenladen waren alle widerwärtig. Sie sahen aus wie das, was ich die Adams Family womöglich zum Geburtstag schicken würde. Ich wünschte, ich wäre schon mal auf einer Beerdigung gewesen. Einer meiner Großväter starb, ehe ich geboren wurde, und der andere, als ich sehr klein war. Meine beiden Großmütter leben noch, wenn man das so nennen kann, aber ich sehe sie nie. Eine lebt in einem Heim, die andere lebt bei Tante Eileen, der Schwester meines Dads. Und wenn sie sterben, wird die Welt davon nicht untergehen. Eben, wisst ihr, wow, Extrablatt, steinalter Mensch verstorben. Und obwohl ich einige Freunde habe, deren Freunde gestorben sind, ein Schwuler, mit dem Laura auf dem College war, hatte AIDS, ein Kumpel von meinem Kumpel Paul ist beim Motorradunfall umgekommen und so viele von ihnen haben Eltern verloren, ist das etwas, um das ich mich immer habe herumdrücken können. Jetzt sehe ich, dass es etwas ist, was ich für den Rest meines Lebens vor mir habe. 2 Omas, Mom und Dad, Tanten und Onkel und schließlich, es sei denn, ich bin der erste Mensch in meiner unmittelbaren Umgebung, der abtritt. Unmengen von Leuten meines Alters. Vielleicht sogar früher als schließlich, wenn man davon ausgeht, dass es 1 oder 2 Kandidaten für vorzeitiges Ableben gibt. Nachdem ich einmal angefangen habe, darüber nachzudenken, kommt es mir entsetzlich bedrückend vor, als würde ich für die nächsten 40 Jahre zu mindestens 2 oder 3 Begräbnissen pro Woche gehen müssen und weder die Zeit noch die Kraft zu irgendwas anderem haben. Wie schaffen die Leute das bloß? Muss man hingehen? Was, wenn man sich weigern würde, weil es einem einfach zu herb ist? Tut mir leid für dich, Laura, aber das ist einfach nicht mein Ding, verstehst du? Wenn ich ehrlich bin, gehe ich nur, weil es mir auf lange Sicht Vorteile bringen könnte. Kann man seine Ex-Freundin beim Begräbnis ihres Vaters rumkriegen? Wäre mir nie eingefallen. Aber man weiß ja nie. Der Pastor sagt also ein paar Nettigkeiten und dann was? Stürmen wir alle raus und begraben ihn dann? Es findet im Krematorium statt. Du nimmst mich auf den Arm. Blödmann. Ein Krematorium? Mann, Welchen Unterschied macht das? Keinen, aber oh Mann. Was ist los? Ich weiß nicht, aber oh Hölle nochmal. Soll ich dich an der nächsten U-Bahn-Station rauslassen? Nein. Dann halt die Klappe. Ich will nur nicht umkippen, das ist alles. Wenn ich aus Mangel an Vorbereitung umkippe, ist es deine Schuld. Hör auf, dich wie ein Baby zu benehmen. Warum kommt ihr nicht? Was meinst du? Ist nicht eingeladen. Keiner aus der Familie kennt ihn. Ken mochte dich und Joe findet dich toll. Joe ist Lauras Schwester. Äußerlich ist sie wie Laura, aber ohne die scharfen Anzüge und die scharfe Zunge oder irgendwelche Supernoten und Abschlüsse. Nichts weiter. Ken ist nicht dir zuliebe gestorben, weißt du? Als ob jeder ein Nebendarsteller in der Verfilmung deiner Lebensgeschichte wäre. Natürlich funktioniert es nicht bei jedem so. Das Krematorium steht mitten in der Wildnis. Und wir lassen das Auto auf einem riesigen, fast leeren Parkplatz stehen und gehen zu den Gebäuden rüber, die neu und scheußlich sind. Zu hell, nicht seriös genug. Man kann sich nicht vorstellen, dass sie darin Leute verbrennen. kann sich allerdings ein zweifelhaftes Tralala-Meeting einer neuen Religionsgemeinschaft zur gemeinsamen Singerei einmal die Woche vorstellen. Es ist eine 3-Kapellen-Mehrzweckhalle. Es hängt sogar eine Tafel an der Wand, die einem mitteilt, was in jeder los ist und zu welcher Zeit. Kapelle 1, 11.30 Uhr, Mr. E. Barker. Kapelle 2, 12 Uhr, Mr. K. Leiden. Kapelle 3, 12 Uhr, Strich. Wenigstens in Kapelle 3 gute Neuigkeiten. Einäscherung abgesagt, Berichte über Tod stark übertrieben. Haha. Wir setzen uns im Empfangsbereich hin und warten, während der Raum sich langsam füllt. Liz nickt ein paar Leuten zu, aber ich kenne sie nicht. Bisher weint noch niemand, aber einige sind hart an der Grenze und man sieht, dass sie die überschreiten werden, ehe der Morgen vorüber ist. Sie sind alle älter und sie kennen die Spielregeln. Sie sprechen leise, schütteln Hände, lächeln wehmütig, küssen gelegentlich und dann stehen sie auf, ohne dass ich den Grund erkennen kann, und marschieren durch die Tür mit der Aufschrift Kapelle 2. Drinnen ist es wenigstens dunkel, also kommt man leichter in Stimmung. Der Sarg steht vorne, etwas vom Boden abgehoben, aber ich kann nicht erkennen, worauf er ruht. Laura, Joe und Janet Lydon stehen in der ersten Reihe, sehr nah beieinander, neben ein paar Männern, die ich nicht kenne. Wir singen ein Lied, beten, dann kommt eine kurze und unbefriedigende Ansprache des Pastors, irgendwas aus seinem Buch, noch ein Lied, und dann kommt dieses unerwartete, zu Tode erschreckende maschinelle Rasseln, und der Sarg verschwindet langsam im Boden. Und während er es tut, kommt ein Heulen von vorne, ein schrecklicher Laut, den ich nicht hören will. Ich kann kaum Loras Stimme darin erkennen, aber ich weiß, dass sie es ist. Und in diesem Moment will ich zu ihr gehen und ihr anbieten, ein anderer Mensch zu werden. Jede Spur von dem, was mich ausmacht, auszutilgen. Solange sie mir nur erlaubt, mich um sie zu kümmern und sie nach besten Kräften zu trösten. Im Haus ist es leichter. Man spürt, das Schlimmste ist überstanden und eine erschöpfte Ruhe erfüllt den Raum. Die Art erschöpfter Ruhe, die man im Magen spürt, nachdem einem übel gewesen ist. Man hört sogar Leute über andere Sachen sprechen, obwohl es lauter große Sachen sind. Arbeit, Kinder, Leben. Niemand redet über den Benzinverbrauch seines Volvos oder Namen, die er seinem Hund geben würde. Liz und ich holen uns was zu trinken und sehen den Leuten zu. Joe kommt nach einigen Minuten zu uns rüber und dankt uns fürs Kommen. Wie geht's dir? Ich bin okay, glaube ich. Und Mom geht es einigermaßen. Aber Laura, ich weiß nicht. Sie hatte auch ohne das schon ein paar harte Wochen hinter sich. Ich spüre eine kleine Welle von etwas wie Stolz. Das war ich. Sie kommt schon in Ordnung. Aber es ist hart, wenn man seine gesamte Kraft in einen Aspekt seines Lebens investiert, um plötzlich festzustellen, dass es der falsche Aspekt gewesen ist. Ihr kümmert euch nicht um mich. Tut einfach, als würdet ihr von jemand anders reden. Ich meinte es freundlich. Ehrlich, das hab ich. Ich habe einfach zu sagen versucht, dass ich, sollten sie Loras Liebesleben diskutieren wollen in allen Einzelheiten, nichts dagegen hätte. Besonders und gerade heute nicht. Wir reden über jemand anderen. Laura. Laura und Ray, um genau zu sein. Das ist nicht fair, Liz. Oh. Und sag nicht so blöd, scheiße nochmal. Oh. Ich werde bei der Beerdigung von Laura's Dad nicht beleidigt abhauen. Ich werde bei der Beerdigung von Laura's Dad nicht beleidigt abhauen. Ich tu's einfach nicht. Ich haue beleidigt von der Beerdigung von Laura's Dad ab. Ich gehe um die Ecke und um eine andere Ecke und komme an eine Art Hauptstraße und sehe eine Bushaltestelle. Aber es ist keine von den Bushaltestellen, die einem Vertrauen einflößt. Es wartet niemand. Und drumherum ist auch nicht viel. Eine Reihe großer Einfamilienhäuser an einer Seite der Straße, ein Spielplatz an der anderen Seite. Dort warte ich eine Weile, frierend in meinem Anzug. Aber als ich gerade dahinter gekommen bin, dass es eine der Bushaltestellen ist, für die man sich eher ein paar Tage als ein paar Minuten Zeit nehmen muss, sehe ich einen vertrauten grünen Volkswagen am Ende der Straße. Laura. Ohne nachzudenken, hechte ich über die Mauer, die eins der Einfamilienhäuser von der Straße trennt, und lande der Länge nach in irgendjemands Blumenbeet. Es ist nass. Aber ich lasse mich lieber durchweichen, als dass Laura auf mich losgeht, weil ich mich verdrückt habe. Also bleibe ich dort so lange wie nur Menschen möglich. Jedes Mal, wenn ich glaube, ich sei ganz unten angekommen, finde ich einen neuen Weg, noch tiefer zu sinken. Aber ich weiß, dass das hier das Schlimmste ist. Und was immer mir von jetzt an zustößt, egal wie arm oder blöd oder einsam ich sein werde, diese wenigen Minuten werden mir als leuchtendes, warnendes Beispiel in Erinnerung bleiben. Ist es immer noch besser, als nach der Beerdigung von Laura's Dad der Länge nach in einem Blumenbeet zu liegen? Werde ich mich fragen, wenn die Gerichtsvollzieher in den Laden kommen oder wenn die nächste Laura mit dem nächsten Ray durchbrennt. Und die Antwort wird immer, immer ja lauten. Als ich es nicht mehr aushalten kann, als mein weißes Hemd durchsichtig geworden ist und ich stechende Schmerzen, Krämpfe, Rheumatismus, Arthritis, wer weiß, in den Beinen bekomme, stehe ich auf und klopfe mir den Dreck ab. Und dann kurbelt Laura, die offensichtlich die ganze Zeit neben der Bushaltestelle in ihrem Auto gesessen hat, das Wagenfenster runter und sagt, ich solle einsteigen. Was mir während der Beerdigung passiert ist, war etwa Folgendes. Ich begriff zum ersten Mal, wie sehr ich mich vor dem Sterben fürchte und davor, dass andere Leute sterben. Und wie diese Furcht mich von allen möglichen Dingen abgehalten hat. Zum Beispiel davon, mir das Rauchen abzugewöhnen, über mein Leben, meinen Job ganz besonders, in einer Weise nachzudenken, die irgendein Zukunftskonzept einschließt. Aber vor allem anderen hat sie mich davon abgehalten, eine feste Beziehung einzugehen. Denn wenn man eine feste Beziehung hat und sein Leben von dem des anderen Menschen abhängig macht und dieser Mensch dann stirbt, wie es unausweichlich ist, es sei denn, die Umstände sind sehr ungewöhnlich, zum Beispiel, dass dieser Mensch Protagonist eines Science-Fiction-Romans ist, tja, dann steht man angeschmiert da. Es ist okay, wenn ich zuerst sterbe, aber vor jemandem anderem sterben zu müssen, ist keine Notwendigkeit, die mich fröhlich stimmt. Woher soll ich wissen, wann sie sterben wird? Könnte morgen von einem Bus überfahren werden, wie man so sagt. Was bedeutet, dass ich mich heute vor den Bus werfen müsste? Es gab einige Nächte mit Laura, in denen ich mich im Bett an ihren Rücken kuschelte, wenn sie schlief, und erfüllt war von grenzenloser, namenloser Angst. Nur, dass ich jetzt einen Namen für sie habe. Brian. Haha. Okay, nicht direkt einen Namen, aber mir ist klar geworden, warum ich mit Rosie schlafen wollte. Und wenn das feige und selbstsüchtig in einem klingt, oh sicher, er schläft mit anderen Frauen, weil er sich vor dem Tod fürchtet, tja, dann tut's mir leid. Aber so stehen die Dinge eben. Ich dachte schon, du wolltest den ganzen Nachmittag da im Blumenbett liegen. Nein. Gespielte Nonchalance fällt in einer Situation dieser Kategorie schwerer, als es aussieht. Obwohl im Blumenbeet eines Fremden zu liegen, um sich am Tag, an dem ihr Dad beerdigt, verbrannt wird, vor der Ex-Freundin zu verstecken, wahrscheinlich keine Kategorie, kein Genre von Situation ist, mehr eine einmalige, untypische Aktion. Du triefst ja. Und ein Idiot bist du auch. Es wird andere Schlachten geben. Es hat nicht viel Zweck, die hier auszufechten, wo alle äußeren Umstände sich gegen mich verschworen haben. Es tut mir leid. Ganz ehrlich. Das Letzte, was ich wollte, war Darum bin ich gegangen, weil ich zu viel bekam und ich da drin nicht an die Decke gehen wollte. Und sieh mal, Laura, der Grund, warum ich mit Rosie geschlafen und alles versaut habe, war, dass ich Angst hatte, du könntest sterben. Oder ich hatte Angst, dich sterben sehen zu müssen, was auch immer. Ich weiß, das klingt nach... Aber... Tja, sterben muss ich. In der Hinsicht hat sich nicht viel geändert. Nein, nein, ich verstehe vollkommen und ich erwarte nicht von dir, mir irgendwas anderes zu erzählen. Ich wollte nur, dass du es weißt, das ist alles. Das kann ich von mir nicht behaupten. Wie meinst du das? Ich habe nicht mit Ray geschlafen, weil ich Angst hatte, du könntest sterben. Ich habe mit Ray geschlafen, weil ich dich satt hatte und jemanden brauchte, um mich da rauszuholen. Oh, klar, nein, ich verstehe schon. Hör mal, ich will deine Zeit nicht verschwenden. Fahr du zurück, ich warte hier auf den Bus. Ich will nicht zurück. Ich habe auch in den Sack gehauen. Toll, ich meine toll nicht, aber... Naja, es fängt wieder zu regnen an. Und sie macht nicht die Scheibenwischer an, so dass wir durchs Fenster nicht mehr viel sehen können. Wer hat dich aufgeregt? Niemand. Ich fühle mich nur nicht alt genug. Ich will jemanden, der sich um mich kümmert, weil mein Dad gestorben ist und es ist keiner da, der das könnte. Also habe ich, als Liz mir sagte, dass du gegangen bist, die Gelegenheit genutzt, um zu verschwinden. Wann willst du wieder reingehen? Ich weiß nicht. Irgendwann. Später. Hör zu, Rob. Würdest du mit mir schlafen? Was? Ich möchte etwas anderes außer Trauer und Schuldgefühle spüren. Entweder das oder nach Hause fahren und meine Hand über die Kerze halten. Es sei denn, du hättest Lust, Zigarettenstummel auf meinem Arm auszudrücken. Laura ist nicht so. Laura ist von Beruf und Natur aus Anwältin. Und jetzt benimmt sie sich, als sei sie auf eine Nebenrolle im nächsten Harvey Keitel-Film aus. Wir müssen es im Auto machen. Ich fahre uns irgendwo hin. Sie fährt uns irgendwo hin. Ich weiß, was ihr sagen wollt. Du bist ein jämmerlicher Fantast, Fleming. Hättest du gern, träumst du von und so weiter. Aber nicht in einer Million Jahren würde ich das, was mir heute passiert ist, zur Grundlage irgendeiner sexuellen Fantasie nehmen. Erstens bin ich klatschnass. Und wenn ich auch zugebe, dass der Zustand des Feuchtseins zahllose sexuelle Konnotationen hat, fiele es selbst dem unbändigsten Perversen schwer, sich durch meine Art des Feuchtseins erregen zu lassen, mit der fröstelnden Hautreizung. Meine Hose ist ungefüttert und schürft mir die Haut an den Beinen ab und muffiger Geruch einhergehen. Keiner der großen Parfümhersteller hat jemals versucht, das Aroma nasser Hosen einzufangen, aus verständlichen Gründen. Außerdem klebt Laub an mir. Und ich hatte nie den geringsten Wunsch, es im Auto zu treiben. In meinen sexuellen Fantasien kamen immer ausnahmslos Betten vor. Und die Beisetzung mag auf die Tochter des Verstorbenen einen unerwarteten Effekt gehabt haben. Für mich war sie ein ziemlicher Dämpfer, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht so richtig, was ich von Sex mit Laura halten soll, solange sie mit einem anderen lebt. Ist er besser? Ist er besser? Ist er... Und überhaupt? Willst du nach hinten? Würde ich sagen, ist sicher bequemer. Ich wusste schon, warum ich heute Morgen einen Rock angezogen habe. Weißt du, mit Ray... Oh, Rob, nicht das schon wieder. Nein, nein, nicht wegen... Nimmst du noch die Pille? Natürlich. Brauchst dir keine Sorgen zu machen. Das meinte ich nicht. Ich meinte, hast du sonst nichts benutzt? Hör mal, wir können andere Sachen machen. Oder wir fahren in die Stadt und besorgen was. Das ist es nicht. Nur das... Ich habe mit dir zusammengelebt. Bis vor ein paar Wochen warst du mein Partner. Und jetzt hast du Angst, ich könnte dich umbringen und du hast jedes Recht dazu. Später frage ich mich, ob ich wirklich besorgt wegen Rays Vorleben war. Ist er bisexuell oder spritzt er sich Drogen? Ich bezweifle es. Für beides fehlt ihm der Mumm. Hat er mal mit jemandem geschlafen, der Drogen spritzt, oder mit jemandem, der schon mal mit einem bisexuellen Mann geschlafen hat? Ich weiß es nicht und diese Unkenntnis gibt mir jedes Recht, auf Schutz zu bestehen. Aber in Wahrheit ging es mir mehr ums Symbolische als um meine Befürchtungen. Ich wollte sie verletzen. Ausgerechnet an einem solchen Tag, einzig und allein, weil ich zum ersten Mal, seit sie mich verlassen hat, die Möglichkeit dazu hatte. Wir fahren zu einem Pub, einem pittoresken, kleinen, auf ländlich getrimmten Laden der gepflegtes Bier und teure Sandwiches anbietet, setzen uns in eine Ecke und reden. Wir sprechen hauptsächlich über ihren Dad, eigentlich darüber, wie das Leben ohne ihn aussehen wird. Und dann sprechen wir darüber, wie das Leben allgemein ohne Dads aussehen wird und ob das die Sache ist, die einem das Gefühl gibt, endlich erwachsen zu sein. Laura bezweifelt es nach der bisherigen Erfahrung. Ich will natürlich nicht über diesen Kram reden. Ich will über Ray und mich reden. Und darüber, ob wir uns je wieder so nahe kommen können, Sex zu haben. Und ob die Wärme und Intimität dieser Unterhaltung irgendwas zu bedeuten haben. Aber es gelingt mir, mich zu zügeln. Und dann, gerade als ich mich damit abzufinden beginne, dass nichts hiervon sich um mich drehen wird, seufzt sie, lässt sich in ihren Stuhl zurückfallen und sagt halb lächelnd, halb verzweifelt: Ich bin zu müde, um nicht mit dir zusammen zu sein. Also, Moment mal. Wenn du etwas mehr Energie hättest, würden wir getrennt bleiben. Aber da du die nicht hast, sondern völlig im Eimer bist, möchtest du, dass wir wieder zusammen sind? Zu einer anderen Zeit hätte ich vielleicht den Mumm gehabt, alleine zurechtzukommen. Aber jetzt habe ich ihn nicht. Was ist mit Ray? Ray ist eine Katastrophe. Ich weiß ehrlich nicht, was das alles sollte. Außer, dass manchmal jemand nötig ist, der wie eine Handgranate mitten in eine verkorkste Beziehung platzt und sie sprengt. Ich würde gerne näher darauf eingehen, inwiefern Ray eine Katastrophe ist. Eigentlich möchte ich eine Liste auf der Rückseite eines Bierdeckels anlegen und sie auf ewig mit mir rumtragen. Und vielleicht einen anderen machen. Und jetzt, nachdem du aus der verkorksten Beziehung raus bist und sie gesprengt hast, willst du wieder rein und sie zusammenflicken? Ich weiß, das ist alles nicht sehr romantisch. Und in einem späteren Stadium wird es romantischere Momente geben, da bin ich sicher. Aber ich muss mit jemandem zusammen sein. Und zwar mit jemandem, den ich kenne und mit dem ich gut auskomme. Und du hast ziemlich deutlich gemacht, dass du mich zurückhaben willst. Also plötzlich fühle ich mich in die Enge getrieben und mulmig. Und ich will mir die Logos amerikanischer Plattenlabels auf die Wand malen lassen und mit amerikanischen Sängerinnen schlafen. Ich nehme Lauras Hand und küsse sie auf die Wange. Wir gehen heim, sagt sie. Und so kommt unsere Beziehung wieder ins Lot. High Fidelity Teil 4 nach dem gleichnamigen Roman von Nick Hornby. Übersetzung von Clara Drexler und Harald Hellmann. Funkfassung in 5 Teilen von Katrin Zipse. Mit Michael Mertens als Rob und Sophie von Kessel als Laura. In weiteren Rollen Adela Floro, Ingo Hülsmann, Jule Ronstedt und Andreas Wimberger. Ton und Technik Johanna Fegert, Peter Lübke und Waltraud Gruber. Regieassistenz Marc Ginzler, Regie Ulrich Lampen. Redaktion Katrin Zipse.